Und als Ibrahim zu seinem Vater Asa sagte, nimmst du denn Götzenbilder zu Göttern? Gewiss, ich sehe dich und dein Volk in deutlichem Irrtum.